Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Bahnhof. We'll be right back. Der Bahnhof in Nordenham wirkt nicht sonderlich einladend. Die rote Farbe blättert von den Außenwänden. Im Inneren der gedrungen wirkenden Halle steht ein Fahrkartenautomat irgendwie verloren herum. Die Jalousie des Schalterraums ist heruntergezogen. Eine Bahnhofskneipe gibt es nicht und damit auch keine Musik. Alles, was hier laut macht, sind die quietschenden Schwingtüren, durch die hindurch man auf das Gleis mit der Nummer 1 gelangt. Es gibt ein weiteres, Gleis 2. Keine Ahnung, wie genau man das erreichen kann. Vermutlich durch einen Tunnel. Wie lang mag der Bahnsteig sein? 100 Meter? Schwer zu schätzen. Wo ist Norden, wo ist Westen? An der vermutlich südlichen Seite des Gebäudes stehen einige Fahrradständer mitsamt dort aufgehängten Rädern. Entlang der Außenwand hier wirkt das Mauerwerk besonders angeschlagen, feucht. Der Wind, der Regen. Der Zug müsste eigentlich längst eingefahren sein, aber nichts tut sich. Einige Möwen sammeln sich auf dem Dach eines Nebengebäudes. Ihr vereinzeltes Kreischen wird irgendwann übertönt von einer Durchsage, die sich an Reisende auf Gleis 1 richtet. Der Zug kommt etwa 20 Minuten später. Warten. Einige Leute sacken auf ihren Sitzen zusammen, kramen im Gepäck nach einer Zeitung. Ich schlendere den Bahnsteig hoch, bis ans Ende. Dort zweigt ein Trampelpfad nach links ab, direkt hinein in ein Brombeergebüsch. Auf dem Boden Flaschen, Kippen, Kondome. Es beginnt zu regnen. Schnell wieder zurück also zum überdachten Bereich von Gleis 1. Und ein kurzer Blick hoch auf die Uhr. Noch 17 Minuten. Der Regen wird wieder stärker. Thank you. Show me where you're going. If you show me, I'll go see my other brother. No matter how high the mountain is, I will go. Hey, hey, hey, sister. Show me, I'll go see my other sister. No matter how high the mountain is, I will go. Hey, hey, hey, friend. Natürlich wollte ich Lokomotivführer werden. Früher, als Kind. Meine Mutter war von Anfang an dagegen. Da guckst du den ganzen Tag immer nur schweigend geradeaus, sagte sie. Das hältst du nicht durch. Mütter sind immer dagegen. Wenn du ihnen sagst, du willst später mal zum Mond fliegen, sagen sie, nimm besser den Mars. Ein Freund schrieb mal diesen Text, den ich seltsamerweise nie vergessen habe. Richard war 17 und wollte ganz groß raus. Er kann singen und hat auch eine Gitarre. Seine Mutter sagt, geh zum Hauptbahnhof und kauf dir deine Knarre. Typisch Mutter. Mütter, so sind sie. Du willst Popstar werden und sie drängen dich in eine kriminelle Karriere. Aus purer Liebe. Davon abgesehen, wo zum Teufel lassen sich am Bahnhof eigentlich Knarren erstehen? Beim Bäcker ganz sicher nicht. Da gibt's den Coffee to go. Groß oder klein? Groß bitte. Die Hälfte werde ich eh verschütten. Wenn ich eins an diesen Bahnhöfen hasse, dann sind es die Treppen. Eine schwere Tasche in der linken Hand, eine weitere, kaum leichter, hängt über der Schulter. Und mit der rechten verschütte ich bei nahezu jeder zweiten Stufe, die ich nehme, den Coffee to go. Da geht er hin. Manchmal beneide ich die Indianer. Sie singen über die Berge, die Weite der Natur, die Sonne. Sie singen übers Trinken und übers Würfeln singen sie auch. Und über ihren Stammesbruder, den sie fragen, where do you go? Wohin gehst du? Eigentlich eine gute, eine berechtigte Frage. Ich freilich verkneife sie mir, ob nun auf Gleis 8 oder Gleis 7. Die Antwort steht ja zumeist oben auf der Anzeigetafel. Und viel drängender ist überdies eine andere Frage. Wann kommt der Zug? stairs are just the news I'm gonna appear for two. And all my credit cards. You think it's funny when I wake up in the yard? You do. Crazy girl like you. Another weekend and you throw up on my lawn. I look at you. Pickup truck, Lord, take my trailer too. The Bible says it's just the dues I'm gonna pay for two. Of those wheels. lands you in all kinds of blood. All of your friends say that I gotta go. 6 million people in this world, and I'm just another one that I don't know. Ich mag die Bahnhöfe. Groß und modern, klein und schäbig, egal. In Köln kannst du oben vom Bahnsteig spät nachts hinunterblicken zum Busbahnhof. Auf den spärlichen Bänken dort liegen dann Wartende und ziehen sich von Zeit zu Zeit ihre Decken noch ein wenig mehr unter das Kinn. Keine Ahnung, wohin sie fahren und wann. Je länger ich darüber nachdenke, umso kürzer gerät die Wartezeit auf den letzten Zug, der noch kommen soll. In Antwerpen siehst du oben vom Bahnsteig aus nicht sonderlich viel. Erst recht keine Diamanten. In Bielefeld verlassen bereits früh am Morgen die Anhänger des FC Magdeburg einen Zug und warten auf den Anschluss Richtung Wattenscheid. Das Lohr-Heide-Stadion dort ist ihr Ziel. War ihr Ziel. Seit Jahren habe ich auf keinem Bielefelder Bahnsteig mehr gestanden. Aktuelle Fußballtabellen können ein Lied davon singen. Sonderlich viele Bielefelder Bahnsteige gibt es übrigens nicht. Aber der Blumenladen vorne in der Halle führt weiße Rosen. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Kommst und sie lachen über dich. Erzähl dann noch, wie schön's da ist, und dann lachen sie erst recht. Du bist nicht Hamburg, nicht Berlin, aber auch nicht Neuss oder Wattenscheid. Du bist gemütlich und entspannt, in ruhiger Mittelmäßigkeit. Du bist das Örtchen, wenn nachts kein Hund mehr bellt. Du bist so wunderschön, wenn die Sonne auf dich fällt. Die große Kleinstadt, die immer nur verspricht, was sie auch hält. Du bist ein unrasierter Fleck am Arsch der Welt, ach Bielefeld. Es gibt nicht wirklich viele Gründe, nach Bielefeld zu reisen. Fußball ist es zum Beispiel nicht. Das Schöne daran ist, dass man hier nie Touristen trifft. Und den Ostwestfalen an sich erkennt man ja schon daran, wie er spricht. Du bist das Örtchen, in dem nachts kein Hund mehr bellt. Du bist so wunderschön, wenn die Sonne auf dich fällt. Die große Kleinstadt, die immer nur verspricht, was sie auch hält. Du bist ein unrasierter Fleck am Arsch der Welt. Kurz bevor ich herkam, wollte ich eigentlich wieder weg. Mittlerweile ist mein Herz auch so ein unrasierter Fleck. Und auch wenn es mich weiterzieht in die große weite Welt, ich komm auf jeden Fall zurück. Ich hab dich lieb, ach Bielefeld. Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh. So heißt es in einem Song der Tommy Beyer Band. Das Lied dürfte inzwischen ähnlich weit zurückliegen wie die Schlacht am Wounded Knee. Erinnerungen verblassen, so ist der Lauf der Dinge. Sonderlich reisefreudig bin ich eher nicht. Trotzdem bleibt es natürlich nicht aus, dass sich gelegentlich jemand erkundigt. Wie hat es dir denn gefallen bei uns in der Stadt? Sonderlich viel weiß ich darauf oft nicht zu sagen. Ich war da in so einem Laden, sage ich. Ein paar Stufen runter, oben drüber zur Straße hin, befand sich nach meiner Erinnerung ein Lampenladen. War das der Club in der Kromnacher Straße? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der Taxifahrer jedenfalls hat den Laden auf Anhieb gefunden. Jemand hat mich vor Jahren mal gefragt, inwieweit sich das Nachtleben innerhalb der ganzen Jahre verändert habe. Je nach Sommer- oder Winterzeit beginnt es mal eher, mal später, hatte ich geantwortet und hinzugefügt, die Taxifahrer seien insgesamt freundlicher geworden. Seien wir ehrlich, manche Fragen sind wirklich schwierig zu beantworten. Gütersloh war damals offen gestanden eigentlich gar nicht mein Ziel gewesen. Nach meiner Erinnerung war ich mit der britischen Band The Godfathers im Anschluss an eine Sendung noch um die Häuser hinten in der Luxemburger Straße gezogen, hatte mich dann am frühen Morgen zum Bahnhof bewegt, ein Ticket gelöst, war in den entsprechenden Zug gestiegen und kurz darauf eingeschlafen, um dann in Gütersloh wieder wach zu werden. Der Bahnsteig war voll mit lärmenden Schulkindern. Das Quietschen der Zugbremsen mochte ein Übriges dazu beigetragen haben, der Kopf brummte jedenfalls und wie in Trance verließ ich den Zug und stand da nun vermutlich reichlich blöde herum. Es war windig, verdammt windig, das immerhin erinnere ich. Unten im Bahnhof beim Bäcker gab es einen Kaffee zum Mitnehmen. Es war die Zeit vor der Coffee-to-go-Zeit. Es war die zum Mitnehmen-Zeit, die Zeit der Godfathers. Vermutlich wäre bis zur Ankunft des nächsten Zuges zurück noch Zeit geblieben für einen Bummel durch die Stadt. Aber mir war nicht danach. Also wieder hoch zum Gleis, fröstelnd, allein und sich zusammenkauernd im Wind. Das ist alles, was ich sagen kann. Und vielleicht, dass all das sich widerspiegelt in der Musik der Picture Books aus Gütersloh und ihrem neuen Album Imaginary Horses. Left it all behind to see how it feels to feel. Gerade gehört, your kisses burn like fire. Küsse, die wie Feuer brennen. Nirgendwo küssen sich die Menschen häufiger als dort, am Bahnhof. Auf Wiedersehen, Abschied, einmal noch und noch einmal. Ein letztes Mal und ein allerletztes Mal. Der Lokführer beugt sich bereits aus dem schmalen Fenster seiner Lok nach draußen und blickt nach hinten. Ich wüsste nur zu gerne, ob es sich bei seinem Job um eine sitzende oder eine stehende Tätigkeit handelt. Tippe allerdings mal auf Letzteres. Stehend also. Sitzend wird er sich mit seinem Kopf kaum so weit nach draußen beugen können, wie er das hier gerade tut. Ein Flaschensammler stopft sein Kind mit dem Kopf voran in einen der Abfallbehälter und hofft, dass es mit seinen dünnen Ärmchen einige Flaschen zu fassen bekommt, an die er selber, stämmig und groß gewachsen, so ohne weiteres nicht herankommt. Klar, wie auch. Ich muss mich sputen. Seitdem wir Raucher unsere Kippen am Ende des Bahnsteigs rauchen, sind es immer ein paar Meter bis zum ersten Waggon. Drei Mäuse haben sich soeben um einen im Gleisbett liegenden Trinkbecher gescharrt und müssen jetzt zusehen, wie sie die Sache unter sich klären. Die Zugbegleiterin hebt die Kelle und pfeift. Es dunkelt bereits und zu regnen hat es auch begonnen. Herbstliche Einton-Quengeleien auf der Gitarre. Schön schräg und zitternd, als wehe ein Wind durch sie hindurch. So lange, bis sie ein wenig blau anlaufen. Blue, blau, so blau wie die Uniform der Zugbegleiterin. Jetzt springt auch sie in den Waggon und zwängt und drängt sich in die Menge. the train gets back. Baba, baby, see you when the train gets back. Well, I'm leaving you now, and the train is moving down the track. Stan Webbs, Chicken Shack, im November zu Gast auf den Leverkusener Jazztagen. Bahnhof. Dicht wie die Löcher eines Siebes stehen, Fenster beieinander, drängen, fassen, Häuser sich so dicht an, dass die Straßen grau geschwollen wie Gewürgte stehen. Ineinander dicht hineingehakt, sitzen in den Trams die zwei Fassadenleute, ihre nahen Blicke baden, ineinander ohne Scheu befragt. Unsere Wände sind so dünn wie Haut, dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Unser Flüstern, Denken wird Gegröhle und wie still in dick verschlossener Höhle, ganz unangerührt und ungeschaut, steht ein jeder fern und fühlt alleine. Der Dichter Alfred Wolfenstein, Städter, 1914. Take you again. Nobody. Regen, Regen, Regen, Wasser, Wasser, Wasser, will ich gerade sagen, aber der Taxifahrer ist schneller und beschwert sich über einen Fahrgast, den er eben noch aufgelesen hat. Ständig habe der sein Fahrtziel geändert, irgendwann sei es ihm, dem Fahrer, zu bunt geworden, er habe angehalten und sein Geld verlangt. Der Gast habe dann kleinlaut darum gebeten, bitte zum Bahnhof gefahren zu werden. Dort sei er dann auch tatsächlich und vor allen Dingen endlich ausgestiegen. Ich bin immer misstrauisch und zähle ohnehin nicht zu denen, die ständig Dutzende von Taxiquittungen mit sich herumtragen. Wenn ich zusteige und der Fahrer fragt mich, wohin es denn gehen soll, kann ich das gelegentlich nicht ganz genau sagen. Kromnacher Straße, sage ich, und gebe dem Fahrer gleich noch weitere Möglichkeiten mit auf den Weg. Vielleicht auch Kramnacher Straße, sage ich, oder Krummnacher oder Krallnacher Straße. Sie meinen bestimmt die Kollnacher Straße, sagt er nun. Genau die meine ich. Der Mann weiß längst, dass ich komplett ortsunkundig bin und wird womöglich eine Abkürzung nehmen, die in Wahrheit 3 Kilometer länger ist als der übliche Weg. Argwöhne ich. Andersherum ist es besser. Ich stehe auf der Krollnacher Straße, der Wagen fährt heran, die Fahrerin erkundigt sich, wohin es denn gehen soll, und ich sage klar und deutlich, ohne jede Umschweife, zum Bahnhof. Das sitzt. Wir durchfahren ein Industriegebiet und passieren ein dort liegendes Hotel, das mir bereits auf der Hinfahrt aufgefallen ist. Etwas verloren steht es da herum, gerade so wie der Fahrkartenschalter in der Bahnhofshalle von Nordenham. Inmitten von endlos langen Mauern, Fabrikhallen, Brachplätzen. Da möchte ich meine Zeit nicht totschlagen. Lieber stehe ich frierend irgendwo zwischen Gleis 1 und 20. Denke ich, sage ich. Sagen, was man denkt. Im Taxi funktioniert das meistens reibungslos. Eigenartig, sagt die Fahrerin nun, ich habe das Haus noch nie angefahren. Wie hat Ihnen denn überhaupt die Stadt gefallen, fragt sie. Gut, sage ich. Besonders der Bahnhof. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domherr. As I look out into the night, as I look out into the night, Say what?